der schwülen Luft am hohen Saume des Gebirgs von Dampf und Dunst ein fahler Nebel auf, emporgedrängt dehnt sich aus und hüllet bald den Himmelsraum in schwarzes Dunkel ein. Hört, wie vom Tal ein dumpf Gebrüll den wilden Sturm verkündet. Seht, wie von Unheil schwer die finstre Wolke langsam zieht und droht.